Gabelbissen. So kocht Österreich. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Folge 137 des Gabelbissen Podcasts. Wie ihr in der Akustik hören könnt, gibt es heute wieder mal einen Gruß aus der Küche. Und da werden wir was ganz, ganz Klassisches der Wiener Küche zubereiten, nämlich ein Saftschnitzel. Und neben dem Saftschnitzel, also dem Gruß aus der Küche, werde ich auch euch ein paar Neuigkeiten bezüglich des Podcasts an sich erzählen, weil es wird sich beim Gabelbissen etwas ändern. Dazu dann aber später ein bisschen mehr. Ich würde vorschlagen, wir fangen einmal zunächst mit den Zutaten an, damit ihr wisst, was wir überhaupt für so ein Saftschnitzel benötigen. Also für klassisches Wiener Saftschnitzel für so 4 Personen benötigen wir 4 Stück Rindschnitzel. Das Saftschnitzel wird nämlich nicht mit Schwein gemacht, wie es beim Schnitzel bei vielen halt so bekannt ist. Nein, das machen wir mit Rindfleisch. Also beim Fleischer des Vertrauens oder auch beim Supermarkt sagt ihr einfach, ihr kriegt 4 schöne Rindschnitzeln. Und der weiß dann schon, was gemeint ist und welchen Teil man da genau nimmt. Wenn es interessiert, da kann man zum Beispiel Teile vom sogenannten flachen Zapfen oder vom schwarzen Scherzel nehmen. Wenn sie sagt Rindschnitzel, der weiß eigentlich, was man so braucht. Wir benötigen Salz, Pfeffer, etwas Senf. Im Original wird da ein schärferer, wie zum Beispiel in Dijon verwendet. Muss man aber nicht, das überlasse ich ganz eurem persönlichen Senfgeschmack. Ich werde klassischerweise einen Sarepta nehmen, weil der eigentlich bei uns sehr beliebt ist. Wir benötigen weiters noch etwas Mehl, dann Sonnenblumenöl, eine Zwiebel, Rindsuppe und das war's auch schon wieder. Also ihr seht, von den Zutaten hält sich's in Grenzen und auch von der Zubereitung her ist das Ganze eigentlich nicht sonderlich schwer. Ja, und als Beilage dazu isst man übrigens klassischerweise Spiralnudeln. Da könnt ihr entweder die österreichische Variante nehmen, aber wer die jetzt nicht bekommt, man kann genauso gut auch die italienische Variante, die Fusilli, nehmen. Sie unterscheiden sich nicht großartig, außer dass halt die Italiener im Gegensatz zu den Österreichern kein Ei bei der Herstellung des Nudelteigs verwenden. Aber das habe ich euch, glaube ich, schon mal vor einigen Folgen erzählt, wo wir uns die Nudeln genauer angesehen haben. So, ich schäle jetzt einmal die Zwiebel und ich finde es immer lustig, da kauft man gelbe Zwiebel und im Endeffekt ist diese Zwiebel von der Art her, wie sie von der Farbe und so weiter, eher eine Schalotte als gelbe Zwiebel, aber es macht ja nichts. Ist mir persönlich auch lieber, wenn es mehr in die Schalottenrichtung geht, weil ich finde, die sind nicht so scharf wie die gelben Zwiebel. Die Zwiebel werden geschnitten, das kann ruhig eher grob würfelig sein oder wie ich es gerne nenne, rustikal. Und da schneide ich zunächst Streifen in die Zwiebel und dann schneide ich oben runter, damit ich meine Würfel bekomme. Das ist eine relativ einfache und schöne Variante, an Zwiebel zu schneiden. Ich könnte da auch einmal vielleicht ein kleines Video dazu drehen, damit ihr das einmal sehen könnt. Das könnte man als Gabelbissen Video Basics machen. So, zack, zack, und schon habe ich wirklich schöne Würfel. Und der Vorteil an dieser Methode ist, wenn ihr es ganz feinwürfelig wollt, dann schneidet man eben die Streifen im Vorfeld ein bisschen kleiner. Aber ich glaube, da werde ich wirklich mal ein eigenes Video dazu machen und euch das zeigen, wie ich das so schneide. Wer möchte, kann es natürlich auch bei dem Rezept ein bisschen kleiner machen. Aber muss man nicht. Das kann ruhig, wie gesagt, in einer etwas rustikaleren Weise sein. Beim Saftschnitzel kann man generell sagen, da gibt es verschiedenste Varianten, wie man das machen kann. Das, was ich euch heute präsentiere, ist ein bisschen eine flottere Variante und eine von den Zutaten her ganz einfache. Der Vorteil beim Rindschnitzel ist ja auch der, dass das ein schnell garendes Fleisch ist. Das muss nicht stundenlang kochen, wie zum Beispiel jetzt ein Beinfleisch, wenn wir ein gesiedertes Rind machen, sondern diese Schnitzel gehen wirklich sehr, sehr flott. Wenn man die nämlich zu lang macht, ist auch eher kontraproduktiv, dann schmecken die wieder nicht gut. Aber sie sind dennoch schon ganz durch, wenn man das macht. Also es ist nichts, was irgendwie so rosa ist. Also wer sowas nicht gerne hat, rosa Fleisch, das macht in dem Fall überhaupt nichts. Weil, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr schnelles Fleisch. Bevor ihr mit der Zubereitung der Saftschnitzel beginnt, nehmt das Fleisch aus dem Kühlschrank raus und lasst es Zimmertemperatur nehmen. Also in der Regel sollte da eine halbe Stunde reichen. Man kann das aber durchaus auch ein bisschen länger machen. Also bei Rindfleisch hätte ich persönlich da überhaupt keine Bedenken, wenn man das ein bisschen länger draußen hat. Momentan bin ich gerade versuchen nach meinem Plattiereisen und da ist es auch schon. So. Das Plattiereisen brauche ich nämlich, um die Schnitzel ein bisschen zu klopfen. Hopp, die holen wir uns da jetzt schön raus. So, da ist ein bisschen was runtergetropft, das wischen wir gleich weg. Wer jetzt kein Plattiereisen hat oder einen Fleischklopfer, das ist dann egal. Macht überhaupt nichts. Man kann stattdessen auch eine schöne Pfanne nehmen. Geht mit der Pfanne genauso gut. Da würde ich übrigens generell den Tipp geben, wenn ihr plattiert, gebt es zwischen zwei Blätter Frischhaltefolie durch. Da geht das dann um einiges schöner. Man, da muss ich zum Glück nicht sonderlich viel, vor allem spritzt dann nicht viel plattieren, weil die sind so schön dünn geschnitten, aber nichtsdestotrotz plattiere ich sie, weil warum macht man das? Es wird noch dünner, das Fleisch, und dadurch gart es dann noch wesentlich schneller. So, perfekt, und wieder drüber und nochmal plattieren. Desto dünner, desto schneller logischerweise gart das Fleisch durch. Und ich muss sagen, bin wirklich begeistert vor dem Fleisch. Das hat man da sehr schön geschnitten. So, das letzte Schnitzel wäre plattiert. Reisen brauchen wir nicht mehr. Bei der Pfanne nehmt ihr natürlich ein bisschen eine festere. Ideal wäre natürlich gusseiserne Pfanne. Es geht aber auch mit so beschichteten, also das ist in der Regel, ich sage einmal, auch nicht unbedingt das Problem. Also wie gesagt, es sollte eine sein, wo auch der Griff eher stabiler ist und nicht gleich, wenn man ein bisschen fester klopft, abbricht. Das kenne ich nämlich, so eine Pfanne hatte ich nämlich auch einmal, die war nicht besonders fest. Und da hatte ich riesen Glück. Ich habe damals noch auf dem Gasherd gekocht und habe das halt so geschwenkt. Auf einmal hat es knack gemacht und ja, das war's mit der Pfanne. Den Stiel hatte ich dann in der Hand. So, jetzt werde ich schon mal die Pfanne einschalten. Wir wollen ja dann die Rindschnitzel kurz anbraten. Zwiebel haben wir schon geschnitten, das Fleisch haben wir geklopft und jetzt, wenn wir eines machen, jetzt würzen wir das Fleisch. Und zwar mit Salz und Pfeffer. Okay, geben wir jeweils ein bisschen Salz drauf. Und ein bisschen Pfeffer. Beide Seiten. Nach eurem persönlichen Geschmack. Das drücke ich dann immer an. Dann wende ich es. Nochmal ein Salz. Noch einmal ein bisschen Pfeffer. Und so verfahren wir dann bei den anderen Schnitzeln genauso. So, Salz, Pfeffer. Das Nudelwasser habe ich bereits auch schon zugestellt, weil das mit Fleisch ja sehr schnell geht. Und von daher muss man da kann man da relativ viel auf einmal machen und muss nicht die Nudeln erst später zustellen, weil das Fleisch länger braucht. Man kann ja übrigens so Rindschnitzel auch wunderbar machen mit einer Wurzelsauce. Da habe ich zum Beispiel bei gabelbissen.at mal ein Rezept online gestellt. Das habe ich mit Karottensauce gemacht damals. Muss ich sagen, wunderbares Rezept. Ja, es gibt dann mit anderen Gemüsevarianten noch, mit gestiefteltem Gemüse. Es gibt auch übrigens gebacken. Es gibt, das nennt man Altwiener, ich glaube, heißt das nicht Altwiener Schnitzel? Altwiener Schnitzel. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, wie sie es genau nennen. Aber es gibt auch eine gebackene Variante von dem Ganzen. Muss ich sagen, ist auch sehr, sehr gut. Kann man natürlich geschmacklich nicht mit dem Original mit Kalbsfleisch vergleichen. Das geht natürlich nicht. Aber wenn man das mal wo sieht, kann man sich das meines Erachtens durchaus auch bestellen. Okay, bei der Pfanne, die wird schon langsam schön warm. Und jetzt nehmen wir die Schnitzel und bestreichen die mit ein bisschen Senf. Das ist so ähnlich, wie wir es auch schon von Rindsrouladen her kennen. Die bestreichen wir ja auch mit Senf. Als Öl nimmt man bei uns in Österreich für dieses Gericht klassischerweise ein Sonnenblumen- oder auch ein Maiskeimöl. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch durchaus gerne Rapsöl oder, ich sage mal, ein Öl eurer Wahl nehmen, wer generell Öl nicht so will, der nimmt halt Margarine, man könnte Butter auch nehmen, aber ich sage so Butterschmalz, aber das muss nicht sein. Okay, dann gehen wir ein bisschen auf. Senf auf eins der Schnitzel. Kleckse. Und das verstreichen wir dann schön dünn mit dem Messer. Wirklich schön verteilen, damit überall ein bisschen der Senf oben ist. So. Wenn es zu wenig ist, gibt man einfach noch ein bisschen Senf nach. Und wie gesagt, beim Senf ist es eurem persönlichen Geschmack überlassen. Man könnte das, wenn man es wirklich scharf haben möchte, durchaus auch mit einem englischen Senf machen, der ja eher der schärferen Vertreter ist. Aber da durchaus nicht jeder scharf mag, würde ich persönlich halt eben den Sarepta empfehlen. Ja, und wenn das Ganze dann mit Senf bestrichen ist, geben wir Mehl drauf und das verteilen wir schön auf dem Senf. Einfach dünne Mehlschicht auftragen und dann kann man dann ganz vorsichtig das mit den Fingern verteilen. Das ist an sich jetzt nicht so schwierig, geht ganz schön. So, und wenn wir dann die Mehlschicht oben haben, müssen wir jetzt nur mehr warten, wirklich, bis die Pfanne auf Temperatur kommt. Dann geben wir das Öl hinein und braten schon unser erstes Schnitzel. Und da auf alle Fälle dann portionsweise machen, würde man zu viel reingeben, kühlt die Pfanne und das alles zu sehr ab. Und wir hätten das Problem, dass ja, wir keine Röstaromen zustande bringen. So, und das gebe ich jetzt rein. Sehr gut, und schon brät das erste Schnitzel. Jetzt hole ich noch meine Kochpinzette. Und das Schnitzel lassen wir jetzt so ein paar Minuten pro Seite anbraten. Also das variiert dann natürlich stark von der Stärke eurer Schnitzel. Ich sage mal 2 Minuten bis 3 pro Seite sollte eigentlich reichen. Wer will, kann auch ein bisschen länger machen. Das ist dann halt jedem überlassen. Aber wie gesagt, zu lang braucht man es wirklich nicht bei dem Fleisch, weil sonst wird es ein bisschen zu trocken und das Ganze schmeckt nicht so gut. So, und während das brät, bereiten wir schon das nächste Schnitzel vor und bestreichen das schon mal mit Senf. So, dann mehlieren wir das Ganze. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Mehl drüber. Und das verteilen wir auch. So wie vorher schön einfach das Ganze mehlieren. Ja, jetzt sollte es schon genug angebraten sein auf der einen Seite. Wir geben es zuerst mit der mehligen und mit der Senfmehlseite zunächst rein. Und dann wenden wir es und braten es auf der nicht melierten Seite an. Aber sieh, die Pfanne ist noch immer eine Spur zu heiß. So, zischt sehr. Ich hoffe, man kann mich noch gut verstehen. aufgrund des Zischens. So, wunderbar. Bei Wenden bitte ein bisschen aufpassen, weil da kann sich dann die Mehlschicht und die Senfschicht ein bisschen lösen. Das wollen wir ja nicht, das soll ja eigentlich alles am Fleisch oben bleiben. Okay, wunderbar, also das brät ja wirklich herrlich. Ich werde jetzt noch die restlichen Schnitzel weitermachen, damit ihr euch nicht zu sehr Bratenlärm habt. Und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Schritt. Also machen wir jetzt einen quasi einen kleinen Zeitsprung. Das letzte Schnitzel habe ich gerade aus der Pfanne geholt. Und jetzt kommt in den Bratenrückstand der Zwiebel hinein. So. Da ist ein bisschen was daneben gefallen. Den gebe ich auch noch rein. Schön im Braten Rückstand verteilen. Und da wird es jetzt so für 5 bis 7 Minuten unter gelegentlichen Rühren wird das Ganze da gebraten, gedünstet, je nachdem wie viel Flüssigkeit ihr drin habt. Da muss man dann übrigens nicht so heiß die Platte aufdrehen, weil sonst würde der Zwiebel rösten und das wollen wir in dem Fall nicht haben. Also der Zwiebel soll in diesem Fall nicht rösten. Das Nudelwasser kocht auch bereit. Okay, und dann würde ich sagen, gebe ich mal die Nudeln dazu. Die frische Packung aufschneiden. Rein mit den Nudeln. Und wie es bei Nudeln so ist, immer mit reichlich Wasser machen, weil die brauchen das. Nicht zu wenig, weil sonst wird das mit den Nudeln leider nichts, weil die saugen das ganze Wasser auf. Und dann, wenn man die Nudeln in den Topf reingegeben hat, ich verwende übrigens einen eigenen Nudeltopf, wird das Ganze mal umgerührt, damit die nicht so stark aneinander kleben. Und weil wir noch Rindsuppe dazugeben und ich sehr viel Rindsuppe eingefroren habe, koche ich nebenbei auch noch ein paar kleine Suppennudeln, weil dann gibt es als Vorspeise noch ein wunderschönes Rindsuppe. Was ja auch nicht verkehrt ist. Also ich persönlich bin ja großer Fan von klaren Suppen. Und bei Suppennudeln ist es immer so eine Sache, dass man da wirklich die richtige Menge erwischt. Weil die sind ja so klein und gehen relativ schnell auf. Und da weiß ich dann nie, ob es zu viel oder zu wenig ist. In den meisten Fällen verwende ich dann viel zu viel. So. Gut, Suppennudeln sind auch drinnen. Zwiebel dünstet da schön vor sich hin. Sehr gut. Ja, ich habe vorhin angesprochen, Veränderungen beim Gabelbissen. Mittlerweile bin ich beim Gabelbissen auf einen Punkt angelangt, wo ich sage mal, die ganz, ganz klassische Küche abgedeckt habe. Also die wirklich klassischen Rezepte, die man so für Österreich kennt oder vielleicht auch nicht so kennt, habe ich alle eigentlich abgewickelt. Und es wird mittlerweile, ich meine, es gibt noch genug österreichische Gerichte, also bitte jetzt keine Sorge haben, dass da nichts mehr kommt. Nein, nein, da kann noch genug kommen. Es gibt da noch viel, viel mehr Gerichte. Aber genau da ist das Problem. Bei diesen Gerichten ist es halt nicht so einfach oder es dauert einfach länger, um hier Fakten zu ermitteln, damit ich euch was darüber erzählen kann. Und da ich einfach Wert darauf lege, so, kurzes Intermezzo, die Zwiebeln werden jetzt genug angebraten, ich gebe jetzt Suppe dazu, und zwar gebe ich da mal so 4 Suppenschöpfer auf alle Fälle rein. So, okay. Das haben wir reingegeben und das lassen wir jetzt reduzieren. So circa auf die Hälfte. Je nachdem, wenn es euch dann zu wenig Saft sein sollte, kann man das natürlich auch mit noch mehr Suppe aufgießen. Ich glaube, ich werde vielleicht noch 2 Schöpfer dazugeben. Man kann ja ehrlich gesagt Saft nie genug haben, oder? Zumindest geht es mir immer so. Also ich bin ein großer Fan eben von so Saft bei so Gerichten dieser Art. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Ja, ist halt, Entschuldigung, der Aufwand, das zu machen, immer schwieriger. Und es bedarf einfach mehr an Zeit. Und genau das ist es, was ich ändern möchte. Ich werde jetzt nicht mehr wöchentlich euch den Gabelbissen bringen, sondern was die klassischen Folgen betrifft, sprich, wo wir uns ein Gericht eventuell mit Zutat anschauen, das gibt es einmal im Monat. Und dann, je nachdem, wie es sich bei mir von der Zeit ausgeht, wird es dann zwischen den Folgen dann ein Gruß aus der Küche geben, Gabelbissen, Basics, etc. etc. Es ist einfach, wie bereits vorher erwähnt, der Zeitaufwand mittlerweile schon so groß geworden und ich auch noch genügend andere Hobbys habe und andere Sachen zu tun habe, dass das halt immer schwieriger wird für mich von der Zeit her. Und von da habe ich mich dann eben entschieden, dass ich die Abstände der Folgen erhöhen werde, weil einstellen möchte ich den Podcast nicht. Es gibt noch so viel zu erzählen, vor allem ich möchte jetzt auch dann in nächster Zeit anfangen, euch von Österreichs ehemaligen Kronländern zu berichten, was es da eben alles so gibt, weil eben, wie ich schon mal erwähnt habe, die Küche, was ich aus Tschechien, Ungarn, der ehemaligen Jugoslawien, also dem Gebiet, einfach so einen maßgeblichen Einfluss hatte auf Österreichs Küche, dass ich das auch beleuchten möchte und mal genauer anschauen möchte. Da kommen sicherlich ein paar wirklich spannende Folgen auf uns zu. Und da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf, eben auch ein bisschen einen Blick über die heutigen Grenzen von Österreich werfen und schauen, was dann eben in den ehemaligen Ländereien so gegeben hat. Ich meine, wenn man es ganz, ganz streng nimmt, könnte man ja sogar das Ganze so weit ausbauen, dass man mittelamerikanisch, teilweise südamerikanische Küche mit einfließen lassen könnte, weil Österreichs Territorium mal bis eben Übersee gereicht hat. Unter Maximilian dem V., da müsste ich nochmal genauer recherchieren, aber Österreich war auch mal Übersee und wir hatten ja mal das Reich, in dem die Sonne nie untergeht. Gut, die Zwiebeln köcheln schon schön mit der Sauce, mit der Suppe. Das ist fein, die nimmt auch schon schön die typische braune Farbe an, so soll es ja auch sein. Und das Ganze, wie gesagt, lassen wir jetzt mal schön einreduzieren. Und ich würde vorschlagen, wir machen wieder einen kurzen Zeitsprung und ich melde mich nachher noch einmal. So, die Soße ist mittlerweile wunderbar einreduziert und jetzt kommt dann eigentlich schon der letzte Schritt des Gerichts. Und zwar dürfen die Schnitzel noch einmal zurück in den Saft. Da legen wir schon ein und da ziehen sie dann für so 5 Minuten mindestens im Saft noch ein bisschen mit. Und dann kann man sie auch schon servieren. Natürlich drehen wir da auch die Temperatur dann wieder zurück. Da brauchen wir es dann nicht mehr so heiß. Das ist dann nicht mehr notwendig. So. Und eben durch das ganze Melierte, was wir haben bei den Schnitzeln, dickt dann auch gleich wunderbar die Sauce ein. Wenn es zu flüssig ist, da gibt man einfach nur noch ein bisschen ein Mehl dazu. Oder man kann ein Einbrennen verwenden. So, und auf dem Teller, wo die oben waren, braucht noch ein bisschen Bratenrückstand. Und den geben wir da auch noch dazu. So, und jetzt werden wir mal kurz nachschauen, wie es eigentlich meinen Nudeln geht. Die sollten eigentlich auch schon fertig sein. Fischen wir eine raus, schauen wir mal kurz. Ich weiß, man kostet eigentlich oder isst nicht, aber bei einem Koch-Podcast geht es manchmal nicht anders. Perfetto. So, entschuldigt. Aber das ging jetzt nicht anders. So, die Temperatur vom Fleisch zurückgedreht. Und die Nudeln gebe ich in eine Warmhaltebox hinein. Gut abtropfen lassen. Ich spüle die jetzt mit Absicht nicht, weil ich will die Stärke erhalten, damit die schön dann den Saft aufnehmen. Das ist meine Strategie dahinter. Ja, ihr seht, das Gericht ist eigentlich wirklich extrem schnell zu kochen. Schmeckt, finde ich, total gut und ist auch relativ einfach nachzumachen. Bevor ich zum Ende komme, nochmal kurz zusammengefasst die Änderungen des Gabelbissen Podcasts. Es wird, wie gesagt, pro Monat garantiert eine Folge geben. Ich werde versuchen, das immer auf den ersten Montag im Monat zu legen. Und abhängig davon, wie es von der Zeit ist, gibt es dann noch zusätzlich eben einen Gruß aus der Küche, Gabelbissen Basics oder was man halt sonst noch machen könnte. Und bei Gabelbissen Basics als auch beim Gruß aus der Küche werde ich jetzt nicht irgendwelche Gerichte hernehmen. Nein, natürlich wird es auch bei diesen Gerichten einen Österreich-Bezug geben. Das heißt, entweder nehme ich ein klassisches österreichisches Gericht her oder das Gericht enthält eine typische Zutat, die zum Beispiel gerade Saison hat. Also egal, was ich mache beim Gruß aus der Küche, es wird immer einen Bezug eben zu Österreich geben, was wir alles so mit unseren wunderbaren Lebensmitteln, die wir hier so haben, mit den Früchten, mit dem Gemüse und was auch immer so alles Schönes kochen kann. Gut, dann würde ich sagen, komme ich zum Ende der heutigen Folge. Sollte es von eurer Seite aus noch Fragen zum Saftschnitzel geben, solltet ihr Probleme bei der Zubereitung haben, wie auch immer, könnt ihr euch natürlich gerne an mich wenden. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.